Wieder ein Wendepunkt. Das ausgesetzte Kind auf wunderbare Weise an Land gekommen, von Fischersleuten als Kind angenommen, scheinbar als eigenes und vom Abt erzogen, nicht nur erzogen, sondern auch hochgebildet. Dieses Kind, das nun keines mehr ist, sondern 14 Jahre alt ist, hat durch Zufall erfahren, dass es nicht das Kind der Fischersleute ist, sondern dass es ein Findelkind, also herkunftslos, ehrlos ist. Und nun begehrt Gregorius, so heißt der Knabe ja nun nach dem Abt, der ihn getauft hat, nun begehrt Gregorius auf, er will in dieser Schande nicht mehr leben, aber er hat nicht nur als Motiv die Scham vor der Schande der Herkunftslosigkeit, sondern als Motiv hat er vor allem den leidenschaftlichen, längst in seinem Innern gehegten Wunsch, er will nichts als Rittertum, er will nichts als ein Ritter werden, er will nicht ein betrogen Klostermann bleiben, ein unechter Mönch. Und nun erleben wir eine gespannte, intensive, von der Nachhaltigkeit und Nachdrücklichkeit der Argumente vibrierende Rede und Gegenrede zwischen dem Abt und Gregorius. 1573. Ich wurde nie mit keinem Gedanken, bloß wie die Bayern oder Franken, welch Ritter nur zu Hennegau und zu Brabant und Haspengau am allerbesten saß zu Pferde, dacht ich, dass ich's noch besser werde. Also unser Knabe Gregorius, der zitiert hier die Stätten vorbildhaften Ritterstils, die geografischen Landschaften, in denen der Ritterstil und das Rittertum gepflegt wird. Hennegau, Brabant, Haspengau. Was ich weiß von Gelehrsamkeit, das reuet mich zu keiner Zeit, ich wüsste lieber davon mehr. Doch wenn man mich auch noch so sehr bisher zu all den Büchern zwang, im Sinn ich stets aufs Ross mich schwank. Wenn man mich bei den Büchern wähnte, wie sehr sich all mein Herze sehnte, und mein Gedanke spielte mit einem guten Schilde, auch trug ich immer da Begehr, anstatt des Griffels zu dem Speer, anstatt der Feder zu dem Schwerte, danach ich immer da begehrte. Nichts konnte so mein Herz beglücken, als wenn ich saß auf Rosses Rücken und meinen Schild zu Halse nahm und meinen Speer, wie es zukam, wohl untern Arm kunstfertig schlug und mich das Ross in Sprüngen trug. So ließ ich Schenkel fliegen. Die konnt ich so wohl biegen, dass ich das Ross mit Sporen schlug, nicht in die Weichen, noch in den Buck. Dahinter eines Fingers breit, wo der Bauchriemen ist bereit. Also in seinen illusionären Träumen hat er sich schon bis ins Detail in die Ritterschaft vertieft. Die Beine neben der Mähne flogen, ich saß im Sattel schön gebogen, als wenn ich wär gemalet da von einem, der mich sitzen sah. Mit guter Haltung ritt ich's Pferd, von Leibesarbeit nicht beschwert. Ich mahnte es so glimpflich an, als ob es wär im Scherz getan, und war ich mit dem Speer bereit, für einen langen Lanzenstreit das Ross zu wenden. Ich verstand zu rechter und zu linker Hand. Das sind also die raffinierten technischen Turnierkünste, die er hier aufzählt. Doch kämpfte ich mit einem Mann, so fehlte ich auch nie daran. Mein Merken war gar wohl bewandt nach den vier Nägeln an der Hand, also am Schild vor der Hand des Gegners, dahin zielt der Speer, nach den vier Nägeln an der Hand. Nun helfet, lieber Herr, mir, dass ich die ritterliche Begier mit Werken auch bestätigen kann. Dann habt ihr wohl an mir getan. O Sohn, du wusstest viel zu sagen, manch deutsches Wort mir vorzutragen, so dass ich glaube, mir es mich gar sehr muß wundern über dich und weiß nicht, worauf es soll gehen und könnte Griechisch gleich gut verstehen. Denn unser Magister, der dein Pflag mit Lehre bis zu diesem Tag, von dem hast du es nicht vernommen. Jedoch, woher dir's auch gekommen du bist, das merke ich wohl daran, von Herzen nicht ein Klostermann. Nun will ich dir's nicht mehr verwehren. Gott mag es dir zum Heile kehren und gebe dir durch seine Kraft viel Glück zu deiner Ritterschaft. Diese entscheidende Wende im Leben Gregors ist so gewichtig, dass wir sie auch in der Version von Thomas Mann, auch in der Version des Erwählten, zur Kenntnis nehmen wollen. Gregor, ich habe die Wahrheit vernommen hinter der Tür der Hütte. Ich muss fort, denn seit ich weiß, wer ich nicht bin, gilt mir eines nur, die Fahrt nach mir selbst, die Wissenschaft, wer ich bin. Mein Sohn, nicht jedem frommt es gar so genau zu wissen, wer er ist, und würde ihm selbst Ritterschaft damit zuteil. Hast du mir je geglaubt, so glaube mir jetzt, du bist in diesen Mauern an deinem Platze. Gott hat dich durch mich in seinen Schutz genommen. Wovor? Vielleicht vor dir selbst. Willst du aus seinem Schutze laufen, ohne Furcht, dich damit der Hölle zu gesellen? Der Ungewissheit, wer du bist, ist gar nichts angemessener. Und keine bessere Lösung deines Rätsels ist zu erdenken, denn dass du als frommer und vielgeliebter Abbot auf dieser friedlichen, weltabgelegenen Insel deine Tage beschließt. Drum sei verwarnt, gebeten und beschworen von einem, der dich liebt. O bleibe! Nein, Herr, bewahrt mir eure Liebe, wie ich ewig die meine zu euch im Herzen hegen und pflegen will, aber ich muss fahren. Nach Ritterschaft steht all mein Sinn. Und besser wahrlich ein Ritter Gottes sein, als ein betrügerischer Klostermann, als ein falscher Klostermann. Sohn, Credemi, es ist für den Alten kein leichtes Ding und eine harte Probe für Sympathie und Geduld, so ein junges Blut mit spröder Knabenstimme seine Torheit in die Lüfte senden zu hören. Ritterschaft! Du begehrst nach Ritterschaft und hast doch keinen blassen Schimmer davon, noch bist du im geringsten dafür vorgebildet. Kannst du denn auch nur reiten? Natürlich nicht. Wie solltest du können zu Pferde sitzen? Hast dir aber vorgenommen, dich zum Gespött zu machen. Frage jeden, der Ritterschaft kundigen. Geht einer zur Schule, wird er dir sagen, und treibt's da 12 Jahre lang mit den Büchern, ohne zu reiten, der bleibt ein Pfaffe sein Leben lang. Zum Ritter ist der verloren. Was heißt aber verloren? So ein Reiter und Gickelhahn, der nicht lesen gelernt hat und beim besten Willen das Allerdringlichste nicht entziffern könnte, was ihn am nächsten anginge und eigens für ihn geschrieben wäre, der lernt's auch nicht mehr und ist für die Pfaffheit verloren. Ein Ehrenstand ist für den anderen verloren. Du aber, zum Gotteskind bist du geboren, und gehst du vorüber, so heißt es wohl, seht, wie allerliebst ihm das Chorkleid steht. Herr, zieht einem Ritter die Kutte an, der machte euch wohl einen täppischen Mann. Gebt mir aber ritterlich Gewand und seht, ob es je einem Rechter stand. Lässt es mir lächerlich, nehmt meinen Eid. Gleich schlüpf ich wieder ins Gotteskleid. Der Aff, dachte Abt Gregorius zärtlich bei sich, natürlich würde den Ritterkleid kleiden und Stoff ihm eins zu schneiden, der wäre ja wohl vorhanden. Aber er sagte nichts, sondern schüttelte nur sorglich das Haupt. »Ihr wisst ja nicht, teurer Herr«, setzte Grigors sein jugendliches Gerede fort, »wie innerlich wohlbereitet ich bin zur Ritterlichkeit. Nie hab ich's euch gestanden, solange das Tor der Möglichkeiten geschlossen war. Du kannst ja nicht reiten«, sagt ihr mir väterlich, »nein. Leiblich habe ich es nie geübt, aber im Geiste viel tausendmal, und welch Ritter immer dort draußen im Hennegau, im Haspengau oder in Brabant preislich zu Pferde saß, in meinen Träumen konnt ich es besser, und zwar nicht so einfach von Dünkels wegen, sondern wahrlich der Sache nach. Was ich an Büchern kenne, das reut mich nicht. Grammaticam, Divinitatem und Legis, sie alle studierte ich gern und leicht, und doch, wenn man mich über den Büchern sah, wie spielten meine Gedanken da heimlich so oft gegen Speer und Schild. Mein wahres Sehnen war ungestillt. Ein Ross, ein Ross! Es wieherte hell, weil es sein Meister erkannte gar schnell. Da ließ ich denn meine Schenkel fliegen, die konnte ich so behende biegen, dass nicht an den Flanken noch am Bug das Pferd ich spornte, das mich trug. Nein, etwas dahinter tat ich's gewitzt, ein Fingerbreit, wo der Sirsangel sitzt. Neben der Mähne flogen die Beine, und wer mich im Sattel sah, wahrlich, ich meine, wie ein Teppichbild, ein Gemälde fein, müsst ich dem erschienen sein. Mit dem firmen Sitze ist's nicht getan, auf die schöne Mühlosigkeit kommt es an. Zu gehaben wusste sich da mein Leib, so glimpflich, als wär es nur Zeitvertreib. Die Sporen gesetzt, zur Wolte bereit, so berannte ich den Gegner im Poignes weit. Und nie vergaß ich bei diesen Spielen, auf die vier Nägel an seinem Schild zu zielen. Nun helft mir, Vater, mit gutem Rat, dass der Traum von Ritterschaft werde zur Tat. Ja, das ist ja wunderbar von Thomas Mann gemacht, nicht wahr? Dass er nicht nur sich präzise in diesem Falle, in diesem Zusammenhang an Hartmann hält, Sie haben ja die entsprechenden Formulierungen gehört, sondern die Vehemenz, mit der Gregors hier spricht, die reißt ihn aus der Prosa, der gemächlichen, der schwerfälligen Prosa hinein in ein Reimgewand, das, wir müssen es zugeben, unendlich weit dem überlegen ist, was wir hier in den Übersetzungen von Panier und Weiske hinnehmen müssen. »Sohn, Sohn«, sagte der Abt erschüttert von diesen Kenntnissen, »du hast eine Suade und verfügst über Vokabeln. Ich bin beeindruckt, ich leugne es nicht. Sursangel, poignais, credemi, ich verstehe kein Wort. Ebenso gut könnte ich Griechisch vernehmen. Bruder, Peter und Paul hat dir das alles nicht beigebracht. Aber woher du's nun hast, ich sehe wohl, du bist im Herzen kein Klostermann. Schade, Gregorius, tief bedauerlich, liebes Kind. Aber sei es darum, ich will dir raten, väterlich und vernünftig, mein Sohn. Und nun verlassen wir erst einmal Thomas Mann und wenden uns wieder Hartmann und seinem Übersetzer Sophistes Weiske zu. 1641, der Abt. Nun schuf er, dass man schön ihm schneide dasselbe Tuch zu einem Kleide, das er da bei ihm fand. Es kam nichts Besseres in das Land. Er sah, dass er gern bald aufbrach und machte schnell ihn auch danach zum Ritter, wie's gut schien für wahr. So schnell, als es ihm möglich war. Also der Abt, der maß sich hier geradezu die Berechtigung zur Schwertleite an, als wäre er ein Landesfürst. Als nun Gregor zum Ritter ward, da hat er länger noch verwahrt ihm seine Tafel und sein Gold. Er war ihm so vom Herzen hold, dass er es ihm verschwieg aus List. Er dachte, da er nun Ritter ist und er doch nicht des Gutes hat, so hört vielleicht er meinen Rat und wird in Gutem hier noch bleiben. Er sprach, um weiter ihn zu treiben, »Noch bleib, mein lieber Sohn, bei mir. Wahrhaftig, ich verschaffe dir noch eine Gattin, reich und wert, wie sie dein Herze nur begehrt, und will dir volle Freiheit lassen, zu ziehen gar herrlich deine Straßen. Du bist zum Ritter nun geweiht. Musst schämen dich der Dürftigkeit, was taugt dir deine Ritterschaft? Du hast dir ja kein Gut beschafft.« Und du gelangst ja in kein Land, worin dir jemand ist bekannt. Du hast nicht Freund noch Eigentum, und sieh, verdirbst dort wiederum. Jetzt noch bekehre deinen Mut und bleibe hier, das ist dir gut. Gregorius sprach, Herr, versuchet mich nicht so sehr. Wollt ich Gemächlichkeit für Ehre, so würd ich folgen eurer Lehre, und kämpfte nieder meinen Mut, denn meine Ruhe wär hier gut. Doch bringt es manchem großen Schaden, der vom Besitz ist überladen, der lässig oft pflegt zu vergehen, wie's nie dem Armen wird geschehen, weil der recht ist gemut und er gern wagt, um gut an manchem Ort das Leben. Wie möcht er besser streben, als wenn er sich wert machen kann, dass er wird als der rechte Mann über alle Leut und über Land vor manchem reichen Herrn erkannt. Dass ich nun heiß ein armer Mann, bin ich gar unschuldig daran. Ich trage alles hier gewiss, das Erbe, das mir mein Vater ließ. Und da mir dies jetzt widerfährt, dass mir das Glück den Rücken kehrt und ich durch nichts sonst seinen Gruß, des Glückes Gruß, als durch Bravheit verdienen muß, fürwahr, ich kann es wohl erjagen, es wolle sich mir nicht mehr versagen. Da es sich keinem ja versagte, der ihm in rechter Art nachjagte, dem Glück nämlich, so soll man es erlaufen, mit großer Müh erkaufen. Ich zweifle wahrlich nicht daran, dass, werd ich recht ein braver Mann an Leibe, Herz und Sinne, ich wohlerwerb des Glückes minne. Und aber bin ich so ein zager Feigling nämlich, so dürfte ich nicht mehr 3 Tage noch leben, falls ich wiederkehr. Was sollte ich dann noch leben mehr? Wenn ich mit rüstiger Arbeit, mit Mut und mit Männlichkeit erwerbe Gut und Ehr, des preiset man mich mehr als den, dem ließ sein Vater Wunder und selber geht in Schanden unter. Was fehlet mir nun noch daran? Die Rosse mein sind wohlgetan, die knappen Bieder und gar gut, sie haben den getreusten Mut, weiß mit dem Harnisch umzugehen. Wo Güter zu erjagen stehen, getraue ich mir wohl zu siegen. Lasst dieses Wortes euch genügen. Will euch Herr untertänig sein, doch wollt mir das mit Huld verzeihen, dass ich nicht länger hier will walten. So will ich auch, mein Sohn, dich halten nicht länger über diese Frist. Ich sehe wohl, dein Ernst es ist, wie ungern ich dich auch entbehr. O lieber Sohn, nun komme her, denn ich will zeigen dir die Gabe, die ich von dir noch bei mir habe. So führt ihn der getreue Mann gar heftig weinend mit von dann in ein Gemach, das er beraten gut gar sehr mit seidnen Kleidern fand und gab ihm in die Hand die Tafel, dass er finde nun ganz, wie's mit ihm stünde. Des ward er traurig, ward er froh. Sein Trauern aber schuf sich so, wie ich's euch jetzt verkünde. Er weinte um die Sünde, in welcher er geboren war. Dagegen schöpft er auch fürwahr viel gute Freude draus mit Recht um seinen Reichtum, sein Geschlecht, wie er sich's erst nie vorgestellt. Da sprach zu ihm der treuen Held, der erst sein Herr war gewesen, also der Abt: Mein Sohn, nun hast du wohl gelesen, was ich bisher dir hab verhehlt. Die Tafel hat dir's wohl erzählt. Nun bin ich mit dem Golde verfahren, wie ich sollte, nach deiner Mutter Gebot. Ich habe dir in Gott gemehret es gar stark. 150 Mark hab ich gesammelt dir vom Golde, so gut es immer gehen wollte. Von 17 seit den Stunden, wo wir dich aufgefunden, ich gab 3 ihnen, den Fischern, und nicht mehr, die dich mir brachten aus dem Meer. Sohn, also viel ist deiner Hab. Du stehst davon für immer ab und folgest anderem Gewinne, bis du noch irgendwie bei Sinne. Also aus 20 Marken Goldes minus 3 hat der Abt trotz kanonischem Zinsverbot, Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft, jetzt 150, das ist ein ungeheures Vermögen, gemacht oder machen lassen. Das überlegt hat man sich nicht weiter. Thomas Mann hat es sich überlegt. Damit führte der Abt den Jüngling zu einer Truhe, tat sie auf und räumte allerlei geistliches Rüstzeug, Stolen, Nackenbinden und Messgerät beiseite, Darunter zog er vom Grunde mehrere Lagen des schönsten Brokats hervor und überreichte sie jenem mit den Worten: »Das ist dein, außer der Tafel. Es war dir unter- und übergebreitet im Fässchen und reichte wohl zu einem Ritterkleid oder zweien von Alisandre im Morgenland, mein Lieber, und feinste Ware. Wer dir das mitgab, dessen Spinde sind wohl bestellt. Ich sehe, du freust dich der Mitgift. Sie war und ist aber nicht deine einzige, was du beim Lesen der Tafel weniger beachtet haben magst. Wenn ich dir sage, Kind, du seist ohne Heller und Batzen eine Kirchenmaus, so war das nur eine Finte. Es ist nicht der Fall. Auch zwei Brote noch außer den Stoffen waren deiner Kindheit beigegeben, darein war Gold gebacken, 20 Mark, zum Entgelt deiner Aufzucht. Nur dreie davon gab ich, deine Zustimmung voraussetzend, den Fischern. Die anderen aber vergrub ich nicht und ließ sie nicht schimmeln noch vom Roste fressen, sondern ich vertraute sie einem vorzüglichen Wucherer an, dem Juden Timon. Der hat sie hecken lassen und dir in 17 Jahren 150 daraus gemacht. Davon bist du nun Herr. Herr einer Summe, mit der man wohl der stolzen Welt als Ritter begegnen mag. Also hier, sozialhistorisch völlig zutreffend, erwähnt Thomas Mann, dass die Juden ja nicht dem kanonischen Zinsverbot unterworfen waren. Sie durften Geldwechsler sein, sie durften das Geld wuchern, hecken lassen. Und auch das mehrt natürlich, nicht nur im Mittelalter, den Hass der Christen gegen den Juden, der als reicher Geldvermehrer gilt, was ihnen im Mittelalter verboten ist. Gregor gab ihm zur Antwort da, indem er weinend ihn ansah: »O weh, viel lieber Herr, ich bin gefallen sehr, ganz ohne meine Schuld. Wie soll ich Gottes Huld gewinnen nach der Missetat, die man von mir geschrieben hat?« »Viel lieber Sohn, das sag ich dir. Es ist wahrlich so, das glaube mir, verbleibst du bei der Ritterschaft, sieh, so vermehret sich mit Kraft von Tag zu Tag die Missetat, und nimmermehr wird deiner Rat. Daher lass deinen Irrtum fahren, den du in dir jetzt willst bewahren, und diene Gotte hi. Dienst übersah er nie. Sohn, nun weih ihm dich hier zur Klage, verkaufe deine kurzen Tage hier um ein ewig selig Leben. Sohn, diesen Rat will ich dir geben. O weh, viel lieber Herr, mir ist größer jetzt noch die Begier zur Welt hin als vorher. Ich finde Ruhe nimmermehr und will auf Fahrten immer sein.« Das heißt, er will sich verhalten wie einer der Artusritter, die als Chevalier errant, als irrender Ritter auf Fahrten gehen, um das Ziel, den Gral, das Glück zu finden, die eigene Bestimmung. »Ich finde Ruhe nimmermehr und will auf Fahrten immer sein. Gibt mir die Huld noch Gottes ein, von wannen ich bin oder wer. Sohn, so erweise sich dir der, der dich nach sich gebildet hat. Gott also, da du verwirfest meinen Rat.« Ein Schiff sich nun heranbewegte, in welches man hinein ihm legte genug Vorrat auf seiner Reise, fürs Leben, Gold, sein Kleid und Speise. Als er begab zum Schiffe sich, der Abt von seiner Seite wich nie, bis er in das Schiff eintrat, und also räumt er das Gestad. Wie sehr gesondert auch die Tugend ist zwischen Alter und der Jugend, gab's doch bei ihnen beiden ein jammervolles Scheiden. Sie konnten nicht die Blicke wenden und mussten sie einander senden, bis sie sich vor dem breiten Meer vermochten, nicht zu sehen mehr. Und nun bricht Gregor also auf der Suche nach sich selbst in sein Leben auf und findet ja, eine Frau und findet in ihr seine Mutter. 1825. Nun hob Gregor Elende, Elende heißt in der Fremde, also der Fremde ausgesetzte Gregor, Elende, Allüeland, das heißt also in der Fremde sein. Nun hob Gregor Elende sein Herze, seine Hände zum Himmel und bat sehr, dass ihn doch unser Herr hinführt in irgendwelches Land, wo seine Fahrt sei gut bewandt. Den Schiffersleuten er befahl, dass sie den Wellen überall zu Willen sollten bleiben und das Schiff ließen treiben, wohin's die Winde lehrten, nicht anderwärts es kehrten. Also wieder lässt er das Schicksal lenken, wieder ist er sein Schicksal, ist sein Schiff dem Gottesurteil anvertraut. Der Wind stark ihnen wehte, er blieb auch ihnen stete. Sie wurden in viel kurzen Tagen von einem Wettersturm verschlagen in seiner eigenen Mutterland. Er kann seinem Schicksal nicht entgehen. Das war verheeret und verbrannt, wie ich's zuvor euch schon beschrieben, und nichts war weiter ihr verblieben als ihre Hauptstadt nur allein. Auch diese nahm der Kummer ein. Als er die Stadt nun nahe sah, sprach er zu den Schiffsleuten da, dass sie das Schiff hinschwenkten und seine Segel senkten. Als nun die Bürger, die Burgbewohner also, sahen, das Schiff her zu sich nahen, da setzten sie sich mit einem Heer schnell gegen dieses Schiff zur Wehr. Da zeigte der Elende die friedenvollen Hände und fragte schnell die Bürger dabei, was ihre Angst und Sorge sei. Deshalb besonders aber kam es allen vor so wundersam, von wannen doch den Herrn die Fahrt gebracht so fern, dass ihm davon nichts war bekannt. Der Beste unter ihnen wandt sich an ihn, sagt's ihm ganz und gar schon, wie's mit ihnen war. Als er nun ihre Not vernommen, sprach er, so bin ich recht gekommen, das ist's, worum ich Gott stets bat, dass er mich sende an die Stadt, wo ich zu tun was fände, dass ich nicht träg verwende mein junges frisches Leben, wo Waffen sich erheben. Geruhet ist die Herrin mein, so will ich gern ihr Söldner sein. Sie sahen, dass er sei von allem Makel frei, an Leib und Gütern lobesam. Mit williglichem Sinne nahm man auf ihn, gab ihm Herberg so. Die Herrin, die Herzogin also seine Mutter, die Herzogin, war des Gastes froh. Sie hatte ihn noch nicht gesehen, doch ihm war's gut darin geschehen, den er zum Wirte dort gewann. Das war ein innig frommer Mann, der besten einer von der Stadt. Was er ihn hieß, warum er bat, das ging ihm auch nach seinem Sinne. Er galt's ihm wohl dann mit Gewinne, also Gregorius zahlte für die Unterkunft. Reich war die Zehrung alle Zeit, doch zehrt er mit Bescheidenheit, dass er dem Wirt nie ward zur Last. Drum war er ein viel werter Gast.